Yeah. Ab in ein Land, das ich nur von der Karte kenn. 15 Stunden Flug bis Indonesien. Ab in eine andere Welt, nach Südostasien, die mehr zu bieten hat als nur Nasi Goreng. Klimatisierte Luft an meinem Fensterplatz. Lese die Wolken, den Spiegel, den Kaffeesatz. Ich sehe am Horizont einen Erfahrungsschatz. Salander Mai an die Menschen dieses Inselstaats. Yeah. Kurz nach vier, der Muezzin ruft zum Gebet. Kann nicht schlafen, bin immer noch aufgedreht. Zieh durchs Revier, die Stadt wirkt leergefegt. Der Schein trügt, nur der Smog hat sich gelegt. Ich spüre Gänsehaut, die ersten Sonnenstrahlen. Seh die Skyline, ihr Bild in den Himmel malen. Zwischen Palmen, Straßen, Quadern, stocken Massen in staubigen Adern. Aku cinta Indonesia, terima kasih atas segalanya. Aku cinta Indonesia, terbaik untuk kalian semua. Zigarettenrauch, Garküchen überall für den leeren Bauch. Süß, scharf, laut, Mopeds, Autos. Feucht, heiß, der Schweiß tropft lautlos. Der Monsunwind weint in der Nacht. Hör, wie hart der auf Wellblechdächer kracht. Liebe legt sich über den Trubel, von der Nord- bis zur Südhalbkugel. Yeah. Aku cinta Indonesia, terima kasih atas segalanya. Aku cinta Indonesia, terbaik untuk kalian semua. Ucap terbaik bagi negeriku, ku ucap bahagia bagi dirimu, dan semoga Tuhan selalu memberimu rezeki dan barokah meraih kejayaan, kunci kesuksesan, angan dan impian, semoga selalu diberi kemudahan. Hei kawanku, oh saudaraku, ku ingin ucapku tentang apa kabar. Cerita tak usai saat kau pergi, kembali kau bawa kenangan manis yang akan melekat sepanjang masa. Sehangat senyuman Nusantara, salam damaiku, salam hangatku, kasih dan respectku kembalikan untukmu. Maka jagalah tali persahabatan, jabat tangan erat. Aku cinta Indonesia. Cinta Indonesia, terima kasih atas segalanya. Aku cinta Indonesia, terbaik untuk